Herzlich willkommen bei www.alhikma.de. Bismillahirrahmanirrahim. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat. Fragt euch selber, was bewegt euch noch? Alle Menschen, die ganze Menschheit. Wahrlich, sie befinden sich wo? Im Verlust. Erst durch den Islam habe ich gelernt, dieses Leben bewusst zu leben und einen wahren Sinn darin zu sehen. Und er soll sich eine Frau nehmen, eine Frau, die ihn unterstützt in seinen Din- und Dunya-Angelegenheiten. Ist das, was wir heute so sehen, Al-Yawm, die Umma, wofür Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba gelitten haben? Dieser Moment, an dem jeder vorbeigehen muss, der Tod. Dieser Moment ist der Moment der Ergebenheit und Geduld. Ihr denkt viel, den Genuss zerstört der Tod. Dann werdet dies euch ablenken von dem, was ich hier sehe. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Gegenüber ist das Hölle und Feuer, والعياذ بالله. Aber unsere Sorge, unsere Bäuche zu füllen, unsere Sorge, unser Konto zu füllen, unsere einzige Sorge, unsere Klamotten, unsere Frauen und Kinder. All das hat uns abgelenkt von dieser Wahrheit, ta'udhu billah. Der Tod ist hinter ihm her und er lacht, aber der Tod verlangt nach ihm. Aber keiner will von Tod etwas wissen. Das ist eine Wahrheit, liebe Bruder, die wird kommen, ob du willst oder nicht. Ob du dich davor versteckst, ob du davor fliehst, jede Seele wird sterben müssen. Jede Seele wird den Tod schmecken. Euch traf die Katastrophe des Todes. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'aninnar wa udkhilal jannata faqad faz. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. O die ihr glaubt, nicht ablenken soll euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt und er dann sagt: Mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen? Dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenden gehören. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Allah subhanahu wa ta'ala ruft: Ya ayyuhalladhina amanu. نداء من الله إلى عباده المؤمنين Ein Ruf von Allah subhanahu wa ta'ala. An wem geht diesen Ruf? إلى الذين آمنوا An diejenigen, die glauben. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sagte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah mit diesem Ruf beginnt, dies bedeutet, entweder befiehlt uns Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes oder Allah subhanahu wa ta'ala verbietet uns etwas Schlechtes. Deshalb diejenigen, die glauben, müssen aufmerksam zuhören. Aufmerksam zuhören heißt es, nicht nur mit den Ohren zuzuhören, sondern wir müssen unsere Herzen öffnen. Diejenigen, die glauben, müssen in diesem Moment sehr aufmerksam zuhören mit ihren Herzen. Öffnen sie ihre Herzen und hören sehr, sehr aufmerksam zu. Denn dieser Ruf ist an ihnen gerichtet. Allah subhanahu wa ta'ala gibt weitere Anweisungen dieser Ayah, nachdem er die Mu'minin gerufen hat. Allah sagt: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Nicht ablenken soll euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet den Gläubigen, sich von seinem Geld und seinem Reichtum Besitz und seinen Kinder sich ablenken zu lassen vom Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht deutlich in dieser Ayah, die Person, die sich von all dem sich ablenken lässt, diese Person ist ein Verlierer. Auch wenn er einen großen Gewinn im Diesseits erlangt hat. Mit diesem Gewinn meine ich, auch wenn er viel Geld besitzen würde. Auch wenn sein Reichtum sehr groß ist. Auch wenn er viele Kinder hat. Nach dem Maßstab des Diesseits ist dieser Mann ein Gewinner. Aber nach den Maßstäben Allahs Azza wa Jalla ist dieserjenige ein wahrer Verlierer. Weil der Verlierer ist derjenige, der sich wirklich ablenken lässt von seinem Besitz und Kindern. Und dadurch vergisst er Allah subhanahu wa ta'ala. Und vergisst das Jenseits. Die Gelehrten sagen, er ist ein Verlierer, obwohl er ein Gewinner ist. Dies bedeutet, obwohl er so viel Gewinn im Diesseits erlangt hat, trotzdem gilt er bei Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits alles ein Verlierer. Und der wahre Verlierer ist derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala zum Verlierer erklärt wird. Und der wahre Gewinner ist derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala als Gewinner erklärt wird. Und liebe Geschwister, Dhikrullah, Dhikrullah hier in dieser Ayah heißt nicht nur Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sondern Dhikr hier ist gemeint jegliche Tat und Aussage, die dich Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt, ist damit Dhikr gemeint. Wie Allah subhanahu azza wa jall sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي So diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Das bedeutet, wenn du ein wahrer Gläubiger bist und nicht nur behauptest, ein Gläubiger zu sein, sondern ein wahrer Gläubiger bist, dann darfst du dich von deinem Besitz, von deinem Geld und von deinem Reichtum und deine Kinder nicht ablenken lassen. Das ist ein Beweis für die Vollkommenheit deines Glaubens. ويقول الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يقول سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم. Gibt aus von dem, was wir euch gegeben haben. Das heißt, alles, was wir besitzen, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Geld, dein Reichtum, dein Besitz, deine Kinder, deine Frau, dein Mann, dein Leben. Alles, was du besitzt, gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat es dir gegeben für eine gewisse Zeit und irgendwann mal, wenn deine Frist in diesem Leben zu Ende geht, wird Allah subhanahu wa ta'ala all das, was er dir gegeben hat, von dir wegnehmen. Du wirst das Leben verlassen, aber alles, was du besitzt, wirst du hinterlassen müssen. Und deshalb warnt uns Allah subhanahu wa ta'ala vor einer Wahrheit, die jeden von uns treffen wird. Allah يقول جل وعلا من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Allah subhanahu wa ta'ala spricht, Jalla wa ala, bevor zu einem von euch der Tod kommt. Das ist die Stunde des Bedauerns. Das ist die Stunde, an der der Mensch bedauert, nicht ausgegeben zu haben. Das ist die Stunde, an der der Mensch bedauert, nicht aufrichtig gewesen zu sein. Das ist die Stunde, an der der Mensch bedauert, dass er die Pflichten vernachlässigt hat. Das ist die Stunde, an der der Mensch bedauert, nichts Gutes getan zu haben. Und das ist die Stunde, an der der Mensch bedauern wird, gesündigt zu haben. Deswegen sagt Allah subhanahu azza wa jall über die Person, die in der Lage steckt, das heißt, die vom Tod überrascht wurde, bevor er ausgegeben hat. Allah يقول جل وعلا über diese Person: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Und er dann sagt: Mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen? Man fragt sich, warum wünscht sich dieser Mensch in dem Moment zurückzukehren? Warum wünscht er sich von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seine Frist zurückstellt? Was will er erreichen? Was sind seine Wünsche? Wenn er länger leben würde, wird er Paläste bauen, hohe Häuser bauen? Wird er sich Gedanken noch machen, wie er mehr Geld erreichen würde und erlangen würde? Oder seine Sorge ist, alles wieder gut zu machen, was er falsch gemacht hat in seiner Lebzeit? Oder wird er sich wünschen, nochmal zurückzukehren, um die Pflichten einzuhalten, um an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben und an die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala in Tat umzusetzen und all das zu unterlassen, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat? Aber liebe Geschwister, die Frage, die man hier stellt, wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Bitte erhören? Die Antwort darauf ist: Niemals wird derjenige, der am Sterben liegt, die Chance von Allah subhanahu wa ta'ala nochmal bekommen, etwas länger in diesem Leben zu bleiben. Shaqiq al-Balkhi rahimahullah sagt: Bereitet euch für den Tod vor, bevor der Tod euch überrascht. Dann werdet ihr laut rufen: Rabbirji'un, Rabbirji'un, fala yustajabu lakum. Das heißt, ihr werdet laut rufen und Allah bitten um die Rückkehr, um etwas längere Frist im diesseitigen Leben zu verbringen. Aber dies wird jeden verwehrt. Und zusammengefasst, sein Wunsch ist, ein rechtschaffener Diener zu sein. Und er wird sagen in diesem Moment, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Als ein Hassan al-Basri, rahimahullah, auf einer Beerdigung war, fragte er eine seiner Gefährte, was sich der Tote sich in diesem Moment wünscht. Seine Gefährte antwortete, er wünscht sich bestimmt 2 Raka'at zu verrichten. Daraufhin sagte al-Hasan al-Basri, rahimahullah, aber diesen Toten werden diese 2 Raka'at durch den Tod verwehrt. Also wenn er das nicht kann, dann sei du dieser Mann. Dies bedeutet, du bist noch am Leben. Er ist tot. Der Tod hindert ihn, diese 2 Raka'at zu verrichten, obwohl er sich diese 2 Raka'at wünscht, damit sie ihn unterstützen im Grab, im Dunkelheit und Finsternisse im Qabr, damit sie ihn unterstützen und bewahren vor der Strafe im Grab. Aber dieser Mann, dies wird ihn verwehrt. Aber du bist noch am Leben. Aber wie lange bist du noch am Leben? Dies bedeutet, nutze die Gelegenheit aus, diese 2 Raka'at zu verrichten, die dir Yawm al-Qiyama bi-idhnillahi jalla wa ala deine Waage erschweren. Und vielleicht werden sie dich retten, Yawm al-Qiyama, vor der Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala. Ganz einfach gesagt, profitiere von deiner Lebzeit, bevor der Tod einfach dich überrascht. Dann wird der Tod dich hindern, Gutes zu tun. Und du wirst genauso rufen wie die anderen, O Rabbi, O mein Herr, lass mich zurück in dieser Dunya, um alles wieder gut zu tun, um zu den Rechtschaffenen zu gehören. Eines Tages war Amr ibn al-As radiyallahu anhu, einer der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min al-mubashirin bil Jannah. Es ist ein Sahabi, der die frohe Botschaft bekam vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er mit Sicherheit zu den Paradiesbewohnern gehören wird. Er war eines Tages auf sein Reittier mit mehreren Gefährten und gingen an einem Friedhof vorbei. Er blieb stehen und beobachtete die Gräber. Dann ist er runtergegangen von seinem Pferd und betete 2 Raka'at. Als er dann fertig war, fragten ihn seine Gefährte, warum hast du das getan? Du hast es vorher nie getan. Daraufhin antwortete er Amr ibn al-As radiyallahu anhu, ich habe mir die Gräbern angeschaut und über ihren Bewohnern nachgedacht, dass der Tod sie hindert, Gutes zu tun. Sie hindert, 2 Raka'at zu verrichten. Deshalb habe ich diese 2 Raka'at verrichtet, bevor der Tod auch mich hindert, sie zu verrichten. Amr ibn al-As radiyallahu anhu hat begriffen, wenn der Tod kommt, das bedeutet das Ende. Aber nicht die ewige Ende oder die absolute Ende, sondern das ist der Beginn. Der Beginn der wahren Reise und des wahren Lebens nach dem Tod. Amr ibn al-As hat begriffen, radiyallahu anhu, dass wenn der Tod kommt, dass es keine Rückkehr mehr gibt. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, empfindet das, was Allah sagt im Koran, subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Subhanallah, meine Geschwister im Islam, der Tod lässt den Menschen erkennen. Der Tod lässt den Menschen erkennen, was für ihn auf dieser Welt verborgen und unbekannt war. Ähnlich dem Wachen, dem die Dinge bekannt waren, und dem Schlafenden, dem sie verborgen waren. Anders gesagt, meine Geschwister im Islam, die Menschen schlafen. Erst wenn sie sterben, erwachen sie. Und genau an dieser Stelle, meine Geschwister im Islam, liegt der Punkt. Wir sehen, aber wir sehen doch nicht. Fragt euch, ob ihr auf diesen Tag vorbereitet seid. Täglich sehen wir in den Medien, dass Menschen durch Unfälle, Krankheiten, Naturkatastrophen sterben. Wir sehen täglich, dass Menschen von uns gehen. Aber was ist mit uns? Was ist mit mir? Was ist mit dir? Oder was ist mit denjenigen, die wir lieben? Fragt euch selbst, ob wir uns damit beschäftigen, mit der Realität, mit dieser Tatsache, dass wir sterben werden. Oder sind wir zu sehr von Dunja abgelenkt? Ich frage mich oft, was lässt uns so ruhig sein? Was lässt uns diese Wahrheit vergessen? Meine Geschwister, lasst euch inshallah nicht ablenken. Und inshallah werde ich mich auch nicht ablenken lassen. Wir müssen unser Kapital, die Zeit, nutzen und wichtige Vorbereitungen treffen. Vorbereitungen auf den Tod. Vorbereitungen auf die Tatsache, dass wir abberufen werden. Inshallah, lasst uns aufrichtig und wahrhaftig mit uns selbst sein. Das Leben, meine Geschwister, ist nur eine Prüfung. Und bitte, macht euch das bewusst. Versucht das zu verinnerlichen. In euren Herzen und in euren Taten. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Der den Tod erschaffen hat und das Leben, auf das er euch prüfe, wer von euch die besseren Taten verrichte. Und er ist der Erhabene, der Allvergebende. Allahu Akbar. Daher, meine Geschwister, daher sollte der Tod für uns eine ständige Erinnerung sein und ein Mittel zur Kontrolle unserer Gelüste und zur Zügelung unserer Gier. Anas und Abu Huraira, radiallahu anhu, berichteten, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Erinnert euch oft an den Tod, den Zerstörer des Vergnügens. Niemand wird sich daran erinnern, während er sich in einer Enge des Lebens befindet, ohne dass es sich für ihn ausweiten wird, und niemand wird sich daran erinnern, während er sich in einer Erleichterung des Lebens befindet, ohne dass es sich für ihn verengen wird. Sich an den Tod zu erinnern, hält für eine Person eine ausgeglichene Lebensauffassung aufrecht. Er wird aufgrund von Drangsal keiner extremen Verzweiflung verfallen, noch wird er aufgrund eines behaglichen Lebens der Arroganz und Unachtsamkeit verfallen. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit. ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اجعل لنا خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم حبب إلينا من ينفعنا حبه عندك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعل طاعتك همنا، اللهم اجعل رضاك همنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تخرجنا من الدنيا مسلمين مؤمنين، اللهم وابعثنا يوم الحشر مسلمين، واحشرنا في زمرة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.